So, bevor es losgeht, noch eine kurze Anmerkung. Und zwar haben wir die Folge direkt in der Burg Rieneck mit Diktiergerät und Mikro aufgenommen. Leider hat das Ganze wohl nicht so geklappt, wie wir uns das gewünscht haben. Das heißt, es gibt einige Lautstärke-Schwankungen, vielleicht auch die eine oder andere Unsauberkeit. Ich hoffe, ihr könnt uns das nachsehen angesichts eines solchen Specials beim nächsten Mal mit weniger Stress und vielleicht auch ein bisschen noch weiterem Rumtesten wird das nicht nochmal vorkommen, denke ich. Aber wir haben uns entschieden, die Folge trotzdem zu bringen, weil es ja schon etwas Besondereres ist als die üblichen Aufnahmen, von denen ihr in Zukunft sicherlich auch wieder mehr hören werdet. Nun aber viel Spaß mit dem System Meta Special zur CthulhuCon 2011. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Sonderausgabe zur CthulhuCon, live aus dem Rittersaal, wenn man so will. Die Con ist vorbei. Wir hoffen hier aus diesem Saal nicht allzu schnell vertrieben zu werden. Das ist der zweite Aufnahmeversuch. Darum etwas schneller im Schnelldurchlauf. Matthias, wie fandest du es? Ich fand es sehr gut. Okay, danke. Ich fand es auch sehr gut. Nein, im Ernst. Nächstes Jahr wieder dabei? Wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei, ich zumindest. War super spannend, mal wieder andere Spieler zu sehen und Spielertypen vor allen Dingen. Ist mit unserer Runde nicht zufrieden, Matthias. Führen hier finden. Genau, die finden Gegensatz zu unseren Runden finden sich hier statt. Ja. Das will ich wenigstens noch erwähnt haben. Das Maximale, was ich hatte, war eine Wartezeit von 2 Stunden und dann ging es direkt zur nächsten Runde. Ja. Dann war ich die ganzen Also wirklich schönes, besonders, dass du auch immer Abwechslung hattest, immer so 4 Stunden. Also ich fand irgendwie 18, über 20 pro Tag oder sowas, glaube ich, hat der Chris erzählt von der Orga. Ja, es ist also schon sehr voll, ja. Ja, was habt ihr denn so gespielt? Also ich habe ja nur geleitet, wie jedes Jahr. Ich leite ja immer dann verschiedene Sachen. Notizen gemacht. Oh ja. Aber ich jetzt aufgrund der Eile draußen liegen. Ihr könnt es ja nicht sehen, er hat sie nicht mit. Ja, aber nein, ich will vielleicht mal mit einem was anfangen, mit einem Freeform. Also nicht das klassische Cthulhu, sondern gestern gab es einen Hexerprozess von Salem, wo eben jeder so eine Rolle übernommen hatte. Und dann eben der Prozess geführt worden ist. Fand ich sehr interessant, hat viel Spaß gemacht, auch wenn ich mit dem Gerichtsdiener eher eine etwas ruhigere Rolle hatte als manche andere dann natürlich, die so die in den Intrigen viel stärker involviert waren. Hast du dir mal die ersten Zuschüsse bekommen? Ja, ich habe 3 Zettel bekommen, der erste die übliche Charakterbeschreibung mit deinen Geheimnissen und auf den nächsten hast du so das, was du über andere Leute weißt, was du über die denkst, was du so rausgefunden hast, wie du zu denen stehst und so etwas. Also das heißt, die Karriere Gerichtsdiener hast du... Das wurde mitgegeben, genauso wie andere natürlich von vornherein gesagt worden ist, du bist ein Richter und du bist hier eine angeklagte Hexe. Hast du dich mit dem Gerichtsdiener zufrieden gegeben? Mich kennt jeder. Ich kam hin und mir wurde gegeben und es war okay. Also man muss auch Stellungsmöglichkeiten haben. Wenn er gleich als der höchste Richter anfängt, außerdem ist er ja inkognito, hier, der Wallraff kommt ja auch nicht hin und sagt, hier, ich bin vom Fernsehen, sondern macht das ja inkognito und guckt sich das erstmal an. Nein, aber, also, genau, nein, also wenn ihr mal hier seid und das wieder stattfindet, überlegt euch, macht's mit, das ist, war echt top gemacht, auch immer mit Dingen dazwischen. Es waren jetzt auch 3-4 Stunden, also ich glaube es waren 3, also wirklich auch überschaubar, so dass man sich nicht einen wirklichen Platz dafür wegnehmen musste. Es war immer noch genug Zeit, wenn man jetzt 3 Tage konnten hat, um das Ganze auch mal in Ruhe dann auszuprobieren und kann ich nur empfehlen. Beim nächsten Mal werde ich allerdings wissen, dass ich etwas zügiger frühstücke, um die begehrten Plätze zu bekommen, denn da war es vielleicht noch so, die Möglichkeit, auf jeden Fall einen Platz zu bekommen, aber ich weiß, wie hieß das Spiel gestern mal mit den 16 Leuten? Und Gatsby oder irgendwas mit Gatsby? Ja, eine Idee mit mehreren Spielrunden, die miteinander interagieren, so habe ich es mir sagen lassen, wurde Daniel hat mir empfohlen, mach damit, ich habe nur etwas länger gefrühstückt, stehe am Brett, alles voll. Ja, das war wirklich sehr schnell weg. Also manche andere hatte man ja noch mal Glück, aber da waren wirklich die Plätze sehr schnell weg, wo, glaube ich, dann auch schon die Nachzüglerplätze dann vergeben worden sind. Ja, und ansonsten will ich wenigstens noch sagen, die Burg selber ist sehr charmant, muss ich sagen, sehr atmosphärisch, Küche und so weiter, alles wunderbar, hat mir sehr gut gefallen. Man verhindert die auf keinen Fall. Und da kommt der Daniel wieder zurück. Es ist hier eben Aufbruchstimmung. Ja. Der Live-Effekt, der dann da ist. Habt ihr denn die Kostüme erwähnt von den Freeform? Der Kite hat sich ja Mühe gegeben, hatte so Strohhüte gehabt. Genau. Hat er dann schwarz gesprüht? Wir hatten Strohhüte, hatten einige, aber es waren ja auch war von vornherein noch schon so mitgegeben. Sehr also die weiblichen Spielerinnen, alle, ja, einige hier in Tracht, in also Puritaner Tracht. Das sah wirklich schon ganz gut aus. Ja. Noch eine gute, entsprechende Atmosphäre da erzeugt. Also das lief schon sehr gut. Ja, was hast du denn noch so gemacht? Ich habe ansonsten eigentlich, also ich war leider bei diesen Events nicht dabei, weder bei, ja, leider bei diesem Gatsby und bei dem Hexenprozess war ich leider auch nicht dabei. Das heißt, ich war von morgens bis abends war ich in, ich sag mal, Rollenspielrunden beschäftigt und da ich mir unmöglich den ganzen Spielleiter und die Namen merken konnte, war ich nicht. Aber ich habe sie mir nicht gemerkt, deswegen fange ich lieber nicht an, irgendwelche Namen zu erwähnen und nicht diejenigen, bei denen ich mitgespielt habe, möchte ich auf jeden Fall bedanken. Es hat sehr viel Freude gemacht. Wie gesagt, ich habe Wert darauf gelegt, mich möglichst jedes Mal bei jemandem anderen einzutragen und hier ein paar Leute kennenzulernen und dann möglichst mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuspielen. Das war mir auch erreicht, weil ich kenne da hier auch fast keinen. Aber du kennst auch uns. Ja, aber wir haben ja eigentlich auch nur, ja, mit dem Perfect habe ich das paar Mal zusammen gespielt. Den Perfect habe ich hier kaum gesehen, muss ich sagen. Ich weiß, ist irre. Hätte ich mich mit dem, ich habe mit Matthias ein Zimmer geteilt, wäre der nicht in meinem Zimmer gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gesehen. Wie viele Male insgesamt hier? Was über 100 oder so? Ich habe mir auch gedacht, so wie letztes Jahr, also die Zahlen sind stabil. Ja. Also so ein harter Kern, der auch ist immer dieselben Gesichter, wird man merken, nächstes Jahr sind wir dieselben Gesichter. Dass die Leute sich hier auch kennen. Ja, ja. Wenn man hier so ganz frisch reinkommt. Ich spiele ja immer mit derselben Runde, ist immer dieselbe Runde hier, die dann auch die Gaslichtrunde wieder hatte bei mir. Ja, dann, der Daniel ist ein Spieler, der auch sehr begehrt. Das ging total schief diesmal. Ich hatte die einzige Runde, die ich angemeldet habe, das scharlachrote Zeiten, so ein Gaslichtabenteuer, das war scheiße, wie ich festgestellt habe, als ich es nämlich dann gelesen habe, auch tatsächlich. Und das war das Einzige, was ich angemeldet habe, was aushing. Und ich hatte ja schon einen Ersatz, aber auch dafür hatten sie, ich wollte die Runde dann eben nicht mehr, wollte ich abhängen und wollte dann eben mit den Leuten spielen, die sich schon vorher irgendwie gesagt haben, ja, pass auf, ich würde da gerne mitspielen, Gaslicht mache ich sehr gerne. Und ja, ich habe dann nur gesagt, ja, kein Problem. Und dann stellte sich plötzlich raus, warte mal eben, wie viele Leute sind wir überhaupt? Ja, wir sind jetzt 7, verdammt. Und da musste der Kite leider gehen, obwohl er sehr gerne Gaslicht gespielt hat. Und das tat mir total leid. Das ist ganz übel. Ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Naja. Aber ich habe das wieder hingebogen. Naja. Ja, ansonsten kurz, was ich geleitet habe, um das kurz zu erwähnen. Der Abend, die Veranstaltung fing an mit Gamma Cthulhu. Das heißt, ein Crossover mit Gamma World und Cthulhu mit der D4-Regel. Dann hatte ich am nächsten Tag dann Malmsturm. Danach kam die Gaslichtrunde. Nein, stimmt gar nicht. Danach habe ich Dread gespielt, was eine sehr schöne Sache war. Dread hatten wir schon mal mit dem Jenga-Turm. Und wir waren eine Gruppe von College-Studenten, die so eine Party im Wald machen. Und dann gibt es so einen Slasher, der tötet sie. Super geile Szene. Das muss ich kurz erwähnen, weil das ist eine super, super Geschichte. Da war der Cheerleader, die Cheerleaderin, die hieß Carmel. Und da gab es dann ihren Macker, das war der Football-Captain. Und der nannte sie immer Caramel. Und der Football-Captain stellte sich heraus, er war am Ende der Killer. Und als wir den Killer umgebracht haben, waren seine letzten Worte, Caramel, und die Cheerleaderin so, ich heiße Carmel, du Idiot. Und dann Fade Out, Spielrunde zu Ende. Dann hatte ich dann abends die Gaslichtrunde, Eyes for the Blind, was Abenteuer aus Dark Designs. Es las sich besser, als es sich spielte. Die Spielrunde hatte irgendwie trotzdem Spaß dran, aber ich muss selbst sagen, mir persönlich hat es nicht so gefallen. Ich fand es zu investigativ, zu wenig Action. Das muss ich ändern, also da muss ich irgendwie mal was anderes suchen. Das Letzte, was ich letztes Jahr hatte, Eyes of a Stranger, hat irgendwie immer was mit Augen zu tun, habe ich so den Eindruck. Das war wesentlich besser, fand ich. Also es kam wesentlich besser rüber. Ja, wir haben noch die zwei Fans von der RPC auch. Wir haben mehrere Fans hier getroffen, natürlich. Alles, alles treue Hörer. Ne? Ja, vielen Dank. Ich erkenne dich an der Stimme. Nur der Ralf, ausgerechnet der mich nicht leiden kann, der erkennt der mich. Der Ralf Sandfuchs, genau. Er hat schon zu mir mal gesagt, ob ich mit dem Matthias spielen würde. Aber das geht gar nicht. Vielleicht nochmal großes Lob für die Tutuba. Er wird schon wissen, also er hat eine schwarze Sklavin bei den Freeformen gespielt, das war echt... Echt? Krass, oh, krass, das ist echt krass. Nicht schlecht. Ja, was hatte ich noch? Dann hatte ich dann nachts hatte ich nochmal eine Runde, meine ich. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Irgendwie so ein Mini-Abenteuer, glaube ich. Dann hatte ich am nächsten Tag hatte ich dann einen Pulp-Workshop, wo der Matthias gar nicht da war. Glänzte durch Abwesen. Das ist eine Schande gewesen. Es waren so circa 16, 17 Leute, also mehr als gedacht. Sonntags 10 Uhr, welcher Arsch kommt auf die Idee, sonntags um 10 Uhr nach dem Whisky-Tasting einen Workshop anzusetzen. Die Leute, die Samstag zu lange unterwegs waren und zu spät für die Listen vielleicht, aber... Ja, zum Beispiel, oder... Ne? Und ja, ich habe es zusammen mit dem Stefan Drosse geleitet, den Workshop, sehr gut. Also ich habe dann anschließend auch nochmal mit ihm Pulp gespielt, ist großartig. Also wenn der in meiner Umgebung wohnen würde, wäre es ganz übel, weil dann würde ich ständig so Pulp-Scheiße spielen. Total geil. Okay, dann ich komme zum Schluss. Also ich habe dann die Gastrunde nochmal gemacht für die Runde, die auch, mit der ich dann immer spiele hier. Nur der Marc konnte diesmal nicht, der musste den... Kellner, den Diener bei Gatsby and the Great Rages machen, wo er dann von Spielrunde zu Spielrunde geht. War gut beschäftigt, ja. Und dann hatte ich dann abends nochmal Tod an Bord, das Geisterschiff-Abenteuer aus dem Geisterschiffelband von Cthulhu. Unser erstes, ne, also wo Patrick das erste Mal mit uns gespielt hat. Eines der besten Rollenspielerlebnisse, die ich je hatte. Also wahrscheinlich das Beste. Top-Runde. Auch diesmal hier auf der Con war sehr gut. Richtig atmosphärisch im Vergleich zu dem Pulp, der dann danach kommen sollte, wo es um es war sehr seltsam und es spielte in Texas und da gab es Zabomba den Zamon hier, ist mit der Bronzefaust, der eine Armee konföderierter Affen hat, die aus Tibet stammen, mit Gedankenkontrollhelm und es war okay, alles rein. Okay, das wäre mir auch zu viel Pulp. Ich habe noch nicht erwähnt, dass die Spielercharaktere alle Freaks aus dem Zirkus waren. Okay, das ist schon okay, Matthias, ich bin nur eine kurze Vorstellung. Und gestern Abend habe ich dann bei Andreas Amel, habe ich Trail of Cthulhu gespielt und das fand ich wirklich toll. Und da auch nochmal, da habe ich dann auch mit Ralf gespielt, obwohl er mir eigentlich versprochen hat, er müsste unbedingt mit mir sprechen und das hörte sich mehr wie eine Drohung an. Aber ein großartiges Element war, dass es ein Schild gibt und da stand drauf Scene. Und der Das ist offensichtlich, das ist ein Regelelement. Das ist Wahnsinn. Dieses Schild ist nur dazu da, um quasi, die Szene ist für Spielleiter oder was langweilig oder alle Hinweise sind gefunden worden. Scene. Ich will das hier jetzt. Ihr seid ihr fertig. Haut endlich ab und geht woanders hin. Ja. Das war großartig. Was ist denn sonst so der, also vielleicht kurz, was ist denn der Unterschied zwischen Call of Cthulhu und Trail of Cthulhu? Es ist ein absolut versimpeltes Cthulhu-Regelwerk, in dem du eines der Hauptaugenmerke ist sicherlich, dass du das nur noch gefragt wird, hat, beziehungsweise bei uns hat das jetzt, weil es ein Con-Abenteuer war, der Spielleiter gefragt, hat jemand die Fähigkeit so und so. Und dann hat der, hast du Forensics, dann findest du... es wird nicht mehr gewürfelt in dem Sinne, sondern es geht darum... Du hast automatischen Erfolg sozusagen, aber das Geheimnis besteht dann natürlich, da haben wir uns im Nachhinein ein bisschen darüber unterhalten, dass du natürlich eigentlich fragen musst. Ich habe die Fähigkeit Forensics habe, schaue ich mal an den Türrahmen und so weiter, wo der Einbrecher gerade gewesen ist. Aber das Wichtige ist dabei, dass du dann auch noch so Punkte dabei hast und die hast du nur für diesen Spielabend. Und du sagst dann, du hast quasi dann dieses limitierte Reservoir an Punkten und sagst dann, der Spielleiter sagt dir, alles klar, du hast ja die Fähigkeit, deswegen findest du die Abdrücke im Sand, wo auch immer. So, und dann kann er dich, da bin ich mir sicher ob er fragt oder du ihn anbietest, aber dann kannst du diese Punkte ausgeben für zusätzliche Inhalte. Es geht also darum, dass das alles ein bisschen schneller und zügiger ist. Das heißt, du findest die Fußabdrücke, aber dann kannst du mit einem dritten Zusatzpunkt kriegst du was, was ich die das Profil noch genau. Okay, er hat dann gesagt, dem Motto, das Handout hier hast du, weil du die Fähigkeit hast, kriegst du. So, aber ist vielleicht noch mehr, kannst du noch mehr fahren, aber die Fußabdrücke, alles klar, die führen da und dahin. Ich gebe noch einen Punkt aus. Gut, der ist zwischen 90, dann so ein bisschen palpiger, der ist zwischen 90 und 100 Kilo schwer, nach dem Motto, der Arzt sieht das Messer mit dem Blut dran, Menschenblut. Ja, eindeutig. Also, Biologiewurf oder Medizin, Menschenblut, eindeutig. Aber Kosten, Ja, das wollte ich wenigstens nur erwähnen. Grüße an die Runde, wenn die hören, und an Ralf und Andreas, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Obwohl es halbwegs war. Es war falsch. Es war kein Berg. Dr. Grave Dust hieß das Abenteuer. Ja. Ich hatte auch noch eine andere Pulp-Runde. Es war dann aber mehr Fantasy-Pulp. Und zwar haben wir natürlich noch Malmström gespielt mit Call of Conan, wo es dann darum ging, dass eine Bande von Barbaren an der Küste von Relais angespült wurde und dann anschließend entdeckte, dass die Fischwesen dort ja, schöne Frauen haben. Und die klauen wir. Und das Gold klauen wir denen auch. Und wenn wir schon dabei sind, gucken wir nochmal kurz nach, was in diesem riesigen Tor da hinten ist und töten dann Cthulhu. Es hat nicht geklappt, Cthulhu hat noch gelebt, aber es war knapp, ja. Sie waren ziemlich mächtig. Und wir haben die Nachbarsaal haben wir gespielt und haben, glaube ich, den Eintritt von auf einmal gegen die Musik. Stimmt, los. Das war der Cold Soundtrack. Das war gleichzeitig mit dem Wien-Abenteuer, ne? Ja, genau. Ich saß mit Daniel dann an der Kopfrunde und auf einmal ging das Bombhülse los, der Bass donnerte durch die... Alles klar, ich glaube, da kommt gerade der Barbar durch die Tür. Also ich will jetzt auch nicht noch zu sehr in die Zeit gehen. Ihr habt schon den Eindruck, hier fliegt gleich die Tür auf und wir müssen hier nochmal über den Tisch wischen, was auch immer. Also nur kurz, vielen Dank an Roach, Markus Wittmer und ich habe ehrlich gesagt auch einen Namen vergessen. Gestern eine Actix-Runde, wo man eine Actix-Episode nachgespielt hatte. Sehr schön, als FBI-Agent war dann echt nett gemacht. Also da vielen Dank. Jetzt trotzdem zwei Abenteuer noch ein bisschen herausgreifend. Dead Whale or Stove Boat. Moby Dick als Vorlage und du bist eben auf diesem Walfänger. Ist, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch im Internet verfügbar, weil es so ein amerikanisches Turniersystem ist. Hat super viel Spaß gemacht. Was ich sehr interessant fand, war, es ging dann auch um Loyalität an Bord. Also wie stehen die Seeleute zu den Spielercharakteren, aber eben auch zu Ahab. Und das wurde dann, hatte der Stefan auch mit Spielfiguren, also mit diesen Mensch ärgere dich nicht Figuren so von einem, ne? Genau, nachgestellt und du konntest so die Idee verdienen und wenn du irgendwie Mist gebaut hast oder was weiß ich, man sagt abends, ja, wir versuchen mit Singen ein bisschen hier die Leute an uns zu binden und so weiter und wenn du schlecht gesungen hast, dann verlierst du die Leute wieder. Ja, wirklich so, dass das wirklich als Element reinkam, fand ich sehr toll. Ist so ein zusätzliches Element eben, was man gut aufgreifen kann. Und gestern Abend habe ich Curse of the Yellow Sign, den ersten Teil gespielt. Da spielt man dann eine SS-Einheit, die in Afrika eine Expedition durchführt, um es nicht zu viel vorwegzunehmen. Also ist natürlich erstmal ein bisschen Eingewöhnungszeit. Du spielst das, was so das personalisierte Böse, wenn du es so sehen willst, also wirklich dann auch noch die Einheit, die sozusagen dann auch noch am strengsten auftritt. Das war für den Matthias nie ein Problem. Nein, ich finde im ersten Moment hast du das, aber das ist etwas seltsam, aber für Amerikaner natürlich nicht. Für Amerikaner nicht, das ist so das eine. Zum anderen ist das dann so ein, du musst dann einmal über den Schatten springen und du musst dir dann bewusst sein, es ist da ja dann auch noch ein bisschen entschärft, weil du nicht in Europa, nicht mit Juden zu tun hast, sondern, ohne das jetzt herabzuwürdigen, aber wenn man überlegt, es gibt andere Runden, die haben das in den Ersten Weltkrieg, da reingebracht, dann wären es deutsche Kolonialherren gewesen, die agiert haben. Eins von beiden besser zu machen, aber es ist einfach eine andere Schwelle, die man da hat und man muss sich einfach bewusst sein, dass man sowas spielt, man muss sich fragen, ob man eine Lust drauf hat. Es hat dann gestern sehr gut geklappt mit den Befehlsstrukturen, später spielte dann das Nazi-Sein auch nicht mehr die Rolle, dann ging es dann wirklich um andere Dinge. Mhm. Also ich finde ein sehr schön gemachtes Szenario, was man sich auf jeden Fall mal angucken sollte ich bin gespannt auf die Nachfolge Abenteuer davon, also die ja nicht zusammenhängen, aber schon eine ähnliche Insta. Auch dieser Spielleiter war übrigens ein treuer Podcast-Hörer und er hat uns versprochen, einen Kommentar zu schreiben. Ja, ich freue mich schon drauf. Also, ich habe leider den Namen vergessen. Ich glaube, er hieß Daniel. Ich bin aber nicht sicher. Ich glaube, irgendwas mit Markus. Markus? Auch? Boah, zu viele Namen. Das soll er schreiben, genau. Dann noch ein bisschen an Markus Wittmann, genau. Haben wir nicht die Wien-Runde gespielt, ja, den großartigen Food-Handout. Ja, Mannerschnitt, ne? Und er die hat so geil, ich habe auch nachher offensichtlich in seinem Pokerface berüchtigt, dass man nie so ganz weiß, ich hatte einen riesen Spaß. Ich musste, ich Ich war dann froh, dass ich nachher von diesem Pokerface gehört habe, denn ich war mir nicht so sicher, boah, hat der auch Spaß dabei, wie er spielt. Aber naja, schön, mir hat es gefallen, ich hoffe zumindest das wollte ihn, das gehört dann auch schön. Er wollte auch eigentlich da sein, aber leider ist er schon abreisen. Er muss also schon abreisen, um die Zeit zu bekommen. Ja, wobei wir gerade mitbekommen haben, er hat wohl den Schlüssel mitgenommen. Ich hoffe, der. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Ja, das wissen wir nicht. Aber den kann ich richtig. Genau. Ja, das ist, gut. Das ist der Schlüssel. Das ist das neue Mysterium, das wir bis zum nächsten Mal tun können. Wahrscheinlich. Genau. Ja. Genauso wie die Palprunde auch in dem nächsten Jahr weitergeht, die ich hatte mit den Affenmenschen. Das wäre noch nicht mal mehr in Mitternacht. Das war um 4 Uhr morgens, ja, bis 4 Uhr war das, ja. Okay. Ging aber nur so ein Episodenziel, so circa eine Stunde, anderthalb Stunden haben wir gespielt. Okay. Ich glaube, dann haben wir so die Runden alle durch. Wie gesagt, das ist immer ein großer Spaß hier. Das macht eigentlich immer Spaß. Und ja, Matthias, du warst nicht dabei, als die Ankündigung von Frank kam? Nein, das hat nachher okay. Das hat das für mich. Ja. Du warst dabei, ne? Am Samstag die große, genau, ja. Gut. Ja, ich fasse mal kurz zusammen, was, wenn ich was vergessen sage, Bescheid, weil ich kam auch zu spät. Kingsport kommt raus als nächstes. Es hat, ja, also der Kingsport-Band hat sich zur Con geschafft, kommt dann wohl im Laufe des Monats, kommt er raus. Dann kommt als nächstes, glaube ich, das Spielleiterhandbuch, das Limitierte im Oktober zur Spielemesse, denke ich. Da kommt auch dann die CW, die 21. Ausgabe ist es, glaube ich. Und dann kommt der Kreuzzüge-Band noch. Weiterhin angekündigt Dunwich mit neuem Abenteuer, also komplett umgearbeitet der Band und den besten Abenteuern aus dem englischen Dunwich-Sachen, wo auch hier Arkham Country und so weiter, die Abenteuer dann rausgesucht wurden und dann eben in den Dunwich-Band integriert wurden. Dann kommt noch die Neuauflage der Deutschlandbox, also diesmal aber in einem Hardcover-Buch. Und weiterhin angekündigt, und der kommt jetzt auch langsam, ist dieser Geheimgesellschaftenband, der sehr lange angekündigt war, das ist die Janus-Gesellschaft, das ist so ein Hintergrund, ähnlich wie von Pagan Publishing das Golden Dawn. Das heißt, die Charaktere sind alle zusammen in einer Gesellschaft, die sich fürs Okkulte interessiert. Und so kann man eben erklären, warum der Profisportler, die Krankenschwester und der Professor irgendwie zusammen agieren. Und der Taxifahrer, der Anführer der Gruppe ist, genau. So, das sind alles die Neuerscheinungen. Jetzt kommen natürlich noch ein paar, also kamen noch so zwei dicke Brocken kamen noch, die auch nicht besonders schön sind vielleicht. Der Frank hört auf als Chefredakteur, der kümmert sich also nur noch in diesem Jahr darum und dann im nächsten Jahr wird Heiko Gill wird dann der Nachfolger werden. Ich meine, das ist natürlich schon hart. Also Frank hat eben 10 Jahre Cthulhu geprägt, hat das Spiel eben, ja, ich sag mal, zu dem gemacht, was heute ist. Also es ist schon das ist schon wirklich sehr, sehr schade, dass er geht. Und gleichzeitig auch wird die CW eingestellt. Die letzte Ausgabe, die im Oktober erscheint, wird die letzte Ausgabe sein. Die ist ein bisschen dicker als die anderen Sachen, aber die ist damit eingestellt. Kompensiert werden soll das Ganze durch Pegasus, wird PDFs machen. Und wo auch einzelne Abenteuer dann erscheinen zum Beispiel oder Artikel, die sollen als PDF da sein. Man baut also diesen PDF-Shop auf. Man überlegt auch so ein Best-of der alten CWs nochmal zu machen. Was ist denn dann in diesen PDFs drin? Also nur sind das dann Einzelabenteuer, die dann, also in der CW waren ja häufig auch so kleinere Einzelabenteuer drin. Ja, zum Beispiel. Ist auch das Hintergrundmaterial drin oder ja. nimm die dann sozusagen einzelnen Artikel und stell die dann rein. Wie ist das denn ja, dann? Man überlegt, also das ist alles noch so im Experimentierstadium, hatte ich so den Eindruck. Man überlegt vielleicht die CW weiter so als PDF zu machen, aber auch eben so einzelne Abenteuer mal zu veröffentlichen, was ich für wenig Geld wahrscheinlich dann online gestellt und dann kann man sich das runterladen, ausdrucken, spielen. Ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ich muss sagen, ich mag das Haptische, also ich möchte gerne Papier in der Hand haben, also ich möchte das gedruckt haben. Das ist also, das hätte ich schon gerne. Es gibt natürlich Print-on-Demand-Services, also das soll über RPG Now. Soll das wahrscheinlich laufen oder Drive-Thru-RPG, ich bin nicht sicher. Also auf jeden Fall, das ist so ein Ding, was da kommen wird. So können auch Publikationen, die bereits vergriffen sind, nochmal als PDF erscheinen, was ganz nett ist. Und in Zukunft soll, glaube ich, auch immer Buch und PDF, ich glaube, in so einem Bundle verkauft werden. Ich bin aber nicht sicher, also das war so ein Ding. Wird also verstärkt auf Digitales gesetzt. Ja, genau. Ja, man geht dann, es hat irgendwie lange gedauert, man geht dann jetzt eben auch mit der Zeit. Ja, und natürlich kommen nur noch 3 Publikationen im Jahr raus. nur noch, ich glaube, hier, wenn ich mich so gehört habe, war das weniger das Problem, als dass die CW, die... Ja, das ist es ja. Mit der CW wären es 5. Und 5 ist, ne, also das ist... Die CW soll offensichtlich sehr, sehr viel ja. Zeit investiert haben für ja, ja. So ein Produkt, was jetzt kein Geld bringt. Und das war natürlich ein Service, den viele sehr, sehr bedauern. Ja. Ja, es gibt aber auch nicht viele wirklich rollenspielorientierte Zeitungen, oder? Irre ich mich? Also CW war wusste ich als die eine, die für Cthulhu da ist. Ich weiß, bei DSA gibt es diesen aventurischen Boten, der nicht ganz meines Erachtens das Niveau der CW hatte. Das Niveau ist entscheidend. Ich glaube, das Entscheidende war, ich weiß nicht, ob es so viel mehr andere gibt in diesem Bereich. Also es gibt natürlich mit Mephisto und ja, aber der einen oder anderen die so generelle alles, genau. Rollenspielzeitung, aber ich finde, da muss man sich auch nochmal deutlich machen, dass es für so ein System natürlich auch so ein Magazin ja. stärken kann. Vor allen Dingen war es auch für die Autoren eben eine Möglichkeit, da eben was beizutragen. Also so abseitige Abenteuer, die eben vielleicht nicht so in eine Buchpublikation passen, können dann da rein. Also das ist wirklich sehr schade. Das sehe ich also wirklich mit Wehmut entgegen. Ja, und gleichzeitig gab es dann für Frank als Abschiedsgeschenk gab es noch eine super, super Sonder-CW. Die, wo irgendwie 40 Mitarbeiter daran gearbeitet haben und die voll gepackt ist mit Abenteuern, Ideen und Grußworten an Frank und Erinnerungen, Interview mit ihm, wie so seine Zeit verlief und so weiter. Also ganz toll gemacht, ist ein super Ding, streng limitiert, also wer eins davon besitzt, kann sich glücklich schätzen. Ja. Die eigentlich übers Netz vertrieben oder war das? Das wissen wir noch nicht. Okay. Es hängt ja auch davon ab, wie viel am Ende übrig geblieben sind. Genau, ja. Da sind ja noch alles offene Fragen, also richtig. So limitiert war die ja schon. Ja. Ja, das waren also die, ne, das war so ein kleiner Wehmutstropfen hier auf der Con, dass Frank Aufhören und CW weg ist und so weiter. Aber ansonsten, er wird also auch der Con weiterhin hier bleiben. Also er bleibt auf der Con, aber Spielemesse wird wahrscheinlich da wird er dann der Chefredakteur nicht mehr kommen. Also. Das war immer auch eine ziemlich weite Anreise von Berlin nach Essen. Jetzt hört der Podcast irgendwie so traurig auf. Ne? Ja. So, muss ich gerade. Ich meine, ich glaube, wir haben das doch schlecht strukturiert. Also ja, es kann natürlich sein. Nein, es ist ja auch nicht. Genau, es ist ja nicht so, dass es aufhört. Die drei Produkte bedeuten jetzt nicht das Ende. Nein, es gibt immer noch eine sehr aktive Fanszene, muss man ja auch einfach. Ja, natürlich, genau. So eine Con, die nur auf das eine System zugeschnitten ist, an so einem Ort hier, ist ja auch was wirklich Besonderes, muss ich mal ehrlich sagen. Ja. Ich meine, ich habe noch nicht viele Cons besucht, aber war schon sehr stimmungsvoll hier, auch wenn man natürlich einen Unterschied hat, ob man im Gang sitzt oder irgendwo oben in einem Raum oder so. Ja. Wobei ich das Turmzimmer nicht empfehlen kann. Jedes Mal, wenn man dachte, man wäre ganz oben, kommen noch zwei Etagen und das, boah, dann hatte ich noch was vergessen, da muss ich noch mal runter. Das war ein Ausblick, aber ich fand das... Ja, das ist toll, aber die Spielrunde hat sich über mich lustig gemacht, weil ich so geschnauft habe. Ja, ich war recht unfair. Tja, Ausdauertraining, das geht gar nicht. Okay, also ich sollte es dann merken, im Turmzimmer vielleicht nicht. Ja. Nein, aber... Ich bin mal gespannt, was uns das nächste Jahr dann erwartet und ich denke, wir sind dann auch soweit durch. Wir haben es geschafft in diesem Raum, die halbe Stunde oder wie lange das jetzt ist. Ich hoffe, man hat jetzt geschlossen und so, dass wir da die Hilfe rufen müssen. Der nächste Club kommt bestimmt. Ja, der Bridge Club kommt dann, um die Location zu übernehmen. Ja. Und dann räumen wir auch mal für den Bridge Club hier den Tisch und bedanken uns bei allen Leuten, die wir hier treffen konnten, die mit uns Namen, die wir vergessen haben, die Leute, die uns hier angesprochen hatten, aber auch natürlich die nicht hier sind und uns trotzdem hören. Wir hoffen natürlich auch, dass wir jetzt wieder ein bisschen, jetzt wo die intensive Lernphase auch ein bisschen vorbei ist, zumindest bei Patrick und mir, bei Matthias fängt sie jetzt wieder an, ein wenig mehr Ausstoß generieren können, also etwas regelmäßiger. Ja, war ziemlich heftig. Grauenvoll, ja. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels und die Cthulhu-Con war sozusagen der Start für mich dann auch so ein bisschen, oder der Abschluss dieser stressigen Phase. Ja, das ist schon sehr schön, ja. Auf 4 Tage Rollenspiel ist schon ziemlich gut. Naja, gut. Ja. Nur wenig Schlaf, ja. Da haben wir jetzt doch die positive Note geschafft. Ja, sehr schön, genau. Ja. Also, und das Essen war gut. Ja. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder einen Live-Auftritt von der Cthulhu-Con machen, in dieser Direktaufnahme hier und ansonsten... Absolut empfehlenswert. Ja, ganz großartig. Ich hoffe, die Ja, also es lohnt sich wirklich. Ich bin kein großer Korngänger, Matthias ist kein großer Korngänger, Patrick auch nicht. Also das lohnt sich wirklich. Ja, zwei Jahre lang bearbeitet, jetzt sind wir hier und jetzt rühren wir mit und bearbeiten euch. Genau. Aber immer viele sind nur 120 Plätze verfügbar. Ne? Also, man muss sich jetzt auch nicht übertragen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dahin. Tschüss.